Er imitiert formal den für die heroische Selbsterzählung wichtigen Moment einer Transformation. Das gilt natürlich besonders für visuelle Netzwerke wie Instagram, YouTube und TikTok. Schminktutorials sind Miniaturen von Heldenreisen, die im Idealfall überraschende Verwandlungen vorführen. Aber auch jedes Kochvideo, Do-it-yourself- oder Aufräumvideo, Körpermodifikationen und Eingriffe, Fortschritte bei sportlichen Leistungen oder das Ab- und Zunehmen werden in Form von Vorher-Nachher-Erzählungen dramatisiert. In sozialen Medien finden visuelle Erzählungen den perfekten Plot, da diese gleich zu Beginn die versprochene Auflösung antizipieren und Nutzerinnen reizen, die Videos, die auf Instagram zum Beispiel nicht vorgespult werden können, bis zum Ende zu schauen. In diesen Selbsterzählungen reproduzieren die Filmemacherinnen mal amateurhaft, mal professionell Erzählstrukturen, von denen sie annehmen, dass sie funktionieren und von anderen verstanden werden. Zugleich greifen sie fragmentarisch in den Momentaufnahmen auf bewährte Dramaturgien zurück. Und diese brauchen oft auch Antagonisten. Um sie geht es in den sozialen Medien gegenwärtig mehr denn je. Digitale Lagerbildung. Für die 11 Jungen aus Oklahoma City begann das Ferienlager unverdächtig, als sie im Juni 1954 in einem Bus Richtung Robbers Cave State Park fuhren. Auf dem weitläufigen Gelände angekommen, bezogen sie eine Hütte und erkundeten die Umgebung. Dass am nächsten Tag an einer anderen Ecke des Geländes 11 weitere Knaben in eine Hütte zogen, blieb ihnen verborgen. Sie konnten auch nicht ahnen, dass das Ferienlager von Wissenschaftlern geleitet wurde, die alles, was in den nächsten 3 Wochen zwischen den beiden Gruppen geschah, heimlich dokumentierten. Zu ihnen gehörte der Sozialpsychologe Musafas Sharif von der University of Oklahoma. Er wollte die beiden Gruppen zuerst zu Feinden machen, um sie danach wieder miteinander zu versöhnen.